Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Scheiß auf den Benz, step in einem nagelneuen R8. Wow, du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Check mal dein Style, dein Outfit ist nur ein Hundescheiß wert. Weil ich Millionen verdiene, fahr ich Beamer, sammel Sneaker. Du verstehst unter Sneaker leider nur den Schokoriegel. Bin mit deinem Girl fertig, du Bitch, du bist fresher als ich, ja, das merk ich jetzt nicht. Bruder, du wärst gerne wie ich, streck die Hand, geh in den Himmel, dass ich Sterne erwisch. Ein auf dem Benz, Sticker, drei auf mein Hemd, ich hab Style und ne Gang, du bist scheiße und wack. Würdest gerne reimen wie Red. Schau mal, ich hab Scheine und Cash. Kaufe kurz nen iPhone und Mac. Dieser Fucker macht noch Klänge mit Tracks. Ja, Bruder, du bist neidisch und jetzt, mir egal, welche Scheiße du steckst. Brauche keine Warnschüsse, bin ein so präziser Scharfschütze. Treffe deine Zahnlücke, ein falsches Wort, ich komm mit Krappi dann und bang dich. So fucking famous, selbst der Taxifahrer kennt mich. Schlauberger, guck, ich schreib im Bett paar krasse Lines, während dein Kopf hölzern wie ne Pressspanplatte bleibt. Bin der Beste grad am Mic, fahr den Benzer in mein Nikes und dein scheiß Auto ist und bleibt ne Kettkarre. Nice. Fülle Pass mit Lines, habe den Bart gestylt, steig ins Fahrzeug ein, trage gratis Scheins, fahr ins Parkhaus rein. Nach Treffpunkt in DB und sehen müsste ein Tatort sein. Digga, Mann, ich schlag auf dich ein und du Freak fällst dann in Ohnmacht. Der Boden färbt sich rot wie meine Yeezy Red October. Red ist der Chef, ich zerfetze dich jetzt mit den heftigsten Text. Ich bin echter als echt. Handy S6, mach mit Tracks als Geschäft, komm mit Black Hat Cap, das ist heavy as Rap. Du willst auch ein echter sein, das ist echt nicht leicht. Du brauchst fresh Nikes, nen freshen Style, so wie Red, du weißt, aber Bruder, halt das Rezept geheim. Scheiß Penner, jetzt macht der nice Rapper Kohle und ich trete in dein Gesicht rein mit der Fly Stepper Sohle. Baute damals Scheiße und aus Scheiße wurde Geld. Heute mehr Sneaker als Michael Jordan selbst. Every day, Saturday.